1. Dieser Psalm wird von David verfasst ist dem Musikmeister gewidmet, wo bei er nach der Melodie erstirbt für den Sohn vortragen werden soll. 2. ICH Bibsichtig, dem Herrn mit aufrichtigem Herzen zu danken und all die wunderbaren Taten zu verkünden, die er vollbracht hat. 3. Wegen deines Werkens wird ICH voller Freude jubeln und deinen Namen, du Höchster, mit leblieden Ehren. 4. Mein Feinde musten sich zu Ruxi hen, sie stolperten und kamen schließlich in deiner Gegenwart da sie deiner Markt nicht standhalten konnten. 5. Du hast dich als gerechter Richter auf deinen Thron gesetzt, mein Recht zu verteidigen und mein Anliegen erfolgreich zum Abschluss zu bringen. 6. Du hast die fremden Volker zurecht gewiesen, die Gottlosen vernichtet und dafür gesorgt, dass ihr Namen für all Ewigkeit in Vergessenheit geraten. 7. Die Feinde sind endgültig besiegt und ihr Stadt liegen in Ewigen Trummen, so dass sogar die Erinnerungen sie vollständig ausgelöscht wird. 8. Der Herr Hingen regiert für immer auf seinem Thron, den fest errichtet hat, über die Welt gerecht zu halten. 9. Erteilt die gesamte Bewohner der mit vollkommener Gerechtigkeit und spricht den Volken ein Urteil zu, das ihre Verantwortung entspricht. 10. Infolgedessen dient der Herr den Unterdrückten als sicher Festungen bietet ihnen besonders in Zeiten großer Not einen schützenden Zufluchtsort. 11. All die den Wiesen kennen, setzen a Vertrauen in dich, weil du die Genigen niemals im Stick last, die aufrichtig nach dir suchen. 12. Singt Loblieder für den Herrn, der auf dem Berg Zion thront, und macht seine bedeutenden Taten unter allen Nationen bekannt. 13. Dieer die Vergeltung für Vergesines Blut fordert, hatte der Leidenden gedacht und deren Hilferuf Kienswegs ignoriert. 14. Herr, erweis mir den Naden sei, weise ich und ter dem has meine Feinde leider, du, der mir vor dem Sicheren Tod bewahrt. 15. ICH bitte darum, damit ICH all den ruhmreichen Taten verkünden und in den Toren Zions voller Freude über den Rettung jubeln kann. 16. Die fremden Volker sind in die Grube gefallen, die sie selbst gegraben hatten und haben sich in dem Netz verfangen, das sie heimlich auslegten. 17. Der Herr hat sich durch sein Gerechtsurteil offenbart, worin sich die Gottlosen in den Konsequenzen ihrer eigenen Taten verstrickt haben. 18. Die Gottlosen und el Volker, die Gott ignorieren, werden letztlich in das Totenreich hinabsteigen müssen, was die Folge ihrer Abkehr ist. 19. Denik wird der Bedürftige nicht für immer vergessen bleiben, und die Hoffnung der Elenden wird nicht dauerhaft enttäuscht werden. 20. Erheb dich, Herr, und lass nicht zu, dass sterblich Menschen die Oberhand gewinnen, statt dessen sollen die Volker in deiner Gegenwart gerichtet werden. 21. Verset sie in Furcht, Herr, damit die Nationen endlich begreifen, dass sie lediglich verganglich Menschen und kein gottlichen Wesen sind.